Kritik. 6 Stunden Training die Woche, das war gelogen. Es sind 8 Stunden Training, du Fotze. Meine Texte haben Tiefgang, 6053 Kilometer circa. Vielleicht auch mehr, ganz vielleicht auch weniger. Ich vergieße keine Tränen, meine Augen tränen Gas. Also bring mich nicht zum Flennen. Beim letzten Liebeskummer starben 100.000 Menschen. Edgar Wasser, Übermensch, stählernes Gehirn. Ein 90 Kilo schwerer Kopf, der Preis, den ich dafür gerne in Kauf nehmen, auch wenn das heißt, ein Leben lang gebückt durch die Gegend zu laufen. Miami meint, das sei schlecht für meinen Rücken. Ich tu so, als hätte ich ihm zugehört und nicke. Was für ein Opfer, doch er macht gute Beats, also mach ich eben noch mit ihm zusammen ne EP. Ich schreib keine Texte, ich führe Selbstgespräche. Nein, du für Selbstgespräche, nein, ich für Selbstgespräche. Edgar Wasserfleisch gewordener Lebensfrust. Ich halte den Kopf nur hoch, wenn ich mich übergeben muss. Und manche Leute meinen, ich sei ein Egoist. Ich bin kein Egoist, ich nicht, ich bestimmt nicht. Manche Leute meinen, ich bringe es zu gar nichts. Dabei war ich doch mal Steuerberater auf der Titanic. Inhaltslose Textpassagen und hohle Phrasen, leere Begriffe und vollkommen sinnentleerte Vokabeln. Dazu ein paar dumme Sprüche und Beats von Miami Vice. Und fertig ist der Sinn des Lebens verpackt in der ZIP-Datei. Lade sie dir runter, lade sie dir runter. Wollt ihr den totalen Konsum, dann lade sie dir runter. Doch wenn du kreativ bist, bastel dir doch deinen eigenen Sinn des Lebens. Und ich lade ihn mir dann runter.